Wir haben an dieser Stelle hier eine kurze Unterbrechung von einer Genossin aus Brasilien. Wir wissen, was in Brasilien passiert ist. Wir wissen, dass in Brasilien die Faschisten und Faschisten an die Macht sind. Deswegen bitte ich diese Genossen aus Brasilien, hier vorzutreten und kundzugeben, was sie zu sagen hat. Danke und willkommen. Ein Kampf, ein Sieg. Hallo, wir sind hier versammelt, um die Lage politischer Gefangenen überall zu erwähnen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir kurz über Brasilien reden, auch wenn es kurz sein wird. Wir sind im Gedanken unseren politischen Gefangenen, weil sie ihren Freiheiten beraubt wurden und deswegen nicht mit uns sein können. Die politische Situation in Brasilien stellt gerade Aktivistinnen in sehr, sehr hohem Risiko. Mit einer Regierung, die versprochen hat, jegliche Form von Aktivisten wegzusaubern. Der Wahlsieg von Jair Bolsonaro ist auch der Ergebnis von neoimperialistischen Maßnahmen, von Faschismus und Kapital, die Brüder im Geiste sind. In diesem Prozess fand ein sexistischer Putsch von Dilma Rousseff, ehemalige Präsidentin, gegenüber statt und wurde auch Luiz Inácio Lula da Silva gefangen genommen, unseren auch ehemaligen Präsident der Arbeiterpartei. Die sind Präsidenten gewesen, die sich für die Bevölkerung tatsächlich eingesetzt haben. Lula ist ein Politiker, der gefangen wurde, der ist aber auch ein politischer Gefangener. Aber es gibt andere Revolutionärinnen, die erwähnt sein müssen. Derselbe Imperialismus, der globale Norden, hat uns eine militärische Diktatur, wie überall damals in Lateinamerika, gezwungen. Und während dieser Zeit wurden Menschen nicht gefangen genommen. Sie wurden gefoltert und sie wurden ermordet. Und sie sind nicht zurückgekommen. Also es fehlt uns nicht nur die politischen Gefangenen, sondern auch die Ermordeten. Dafür sind wir auch hier. Wir kämpfen aber für die Freiheit von denen, die noch in der Lage sind, sie zurückzukriegen. Igor Mendes steht bis heute im Knast für eine Festnahme, er war ein Student, eine Festnahme, die in 2014 stattgefunden sind. Und Rafael Braga auch immer noch, zusammen mit 23 anderen Aktivisten in eine große Demo. Und wir müssen auch uns daran erinnern, dass der Gefängnissystem ist nur nicht nur faschistisch und zwingt uns ohne unsere Freiheit, aber es ist auch sehr rassistisch. Und das ist sehr wichtig im Kopf zu behalten. Genau, Lula Livre. Lula Livre. Lucha, tu lucha es nuestra lucha.